Wohl der bekannteste Titel des Franzosen Jean-Michel Jarre, Oxygen, aus dem Jahre 1977, dessen Neuauflage aus den 90ern lange nicht an das Original heranreichte. Klassiker der Synthesizer-Musik müssten nicht immer monumental und vielschichtig sein. Manchmal sind es simple kleine Popsongs, die die Charts stürmen und sich in den Gehörgängen einnisten. Wie dieser Song aus dem Jahre 1972, Hot Butter mit Popcorn.